Wieder liefen Schweden über die Brücke. Drei bekamen Kugeln, vier kletterten über das Schutzdach, aber Schierhorn und Kasper warfen sie in den Graben. Dann hörte man es drüben fluchen, darauf schreien, dann ging ein Summen und Brummen los. Das Fluchen und Schreien nahm kein Ende, es wurde immer schlimmer damit. Man hörte, wie die Pferde um sich schlugen und sich losrissen, Hunde heulten auf, das Brummen wurde immer gefährlicher, die ganze Luft war voll von Immen und hinter dem Wall stand Fieken Ludolf und bog sich vor Lachen krumm, schlug sich auf den Schinken, dass es knallte und rief, »Ich geh tot, ich geh tot!« Der Wolfsbauer musste auch lachen. Dann ging er hin, band dem Schweden die Hände los und sagte, »Steh auf!« Der junge Mann stand da, kreideweiß um die Nase. Der Bauer griff ihn an die Brust. »Kannst du Deutsch?« Der Junge zitterte am ganzen Leibe. »Ja«, brachte er heraus. »Bist am Ende selber ein Deutscher?« Der Mensch nickte. »Woher?« Er würgte. »Aus Sachsen!« Der Bauer holte tief Luft. »Schweinehund! Eigentlich solltest du sterben. Aber lauf hin und sage ihnen, sie sollen machen, dass sie fortkommen. Wir haben noch genug Immen und unsere Freunde kommen all. Und wenn dich einer fragt, wo du warst, dann sag ihnen bei den Wehrwölfen. Du bist der Erste, den wir lebendig fortlassen.« Der Soldat zitterte so, dass er kaum über die Brücke konnte, und als er am Ufer ankam, fiel er hin. Der Wolfsbauer hielt die Hand hoch. »Psst! Sie tuten sich wieder zusammen. Was ist denn das? Das sind ja unsere Leute. Hört ihr? Ein Schuss! Junge, das ist gut, ich bin halb verdurstet.« Er trank den ganzen Krug Dünnbier aus, den der Junge ihm reichte, und dann sagte er, »Nun müssen wir es wieder zusehen, dass unsere Immen ihren Ärger vergessen. Die werden schön falsch sein. Na, Prägenschöpen werden sie aber auch wohl alle haben. Und jetzt lauft hin und sagt den Frauensleuten Bescheid, aber sie sollen nicht herauskommen, wenn sie ihre glatten Gesichter behalten wollen, denn sonst kriegen sie Mäuler wie die Baumaften. So, und nun kann die Hälfte losgehen und sehen, was unsere Mutter ihm gekocht hat, aber lasst mir was über.« Er horchte nach der Wohltin und nickte, da fielen immer mehr Schüsse und das Tuten und Blasen hörte nicht auf. Der Bauer stand wie ein Baum da, dann lachte er. »Hörst du sie, Ludolf?« Der nickte. »Ja, unsere kühlen ihnen jetzt die Immen quaddeln«, sagte er, »mit dem Bleiknüppel, das ist ja gut für.« Der Wolfsbauer hob den Finger hoch. »Unsere haben sie zwischen sich. Stille, hörst es? Junge, Junge, eine Schande, dass wir da nicht bei sind.« Er zitterte vor Aufregung. »Hör bloßig, wie sie bölken. Schlaudut!« Er hielt die Hände neben den Mund und brüllte über den Graben hin. »Schlaudut! Schlaudut! Aldut! Aldut! Aldut!« Dann kam es aus den Blockhütten heraus wie Gesang. Die beiden Bauern horchten, die Frauen und die Kinder sangen. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Es dauerte nicht lange, da waren die Wehrwölfe da. Sie lachten und riefen über den Graben, »Na, die Hauptarbeit war ja schon gemacht, wir hätten ruhig zu Hause bleiben können. So, nun wollen wir erst dieses dummerhaftige Dings wegnehmen und zu Feuerholz machen.« Der Wolfsbauer schrie, »Nee, das können wir hier ganz gut brauchen. Bringt es nach der Brücke. Aber erst kann einer von euch herkommen und uns erzählen, wie es geworden ist. Denn dass wir höllisch neugierig sind, könnt ihr euch wohl denken.« Jasper Winkelmann aus Fuhrberg und Elas Hinnerk aus Engensen kamen über die Brücke. »Junge«, sagte der Fuhrberger und schlug dem Ramlinger auf die Schulter, »du hast dich aber fein gemacht. Willst wohl wieder Fründchen gehen? Eine Schande, dass du nicht mit dabei warst. Wir konnten vor Lachen meist nicht schießen. Ich glaube, kein einer von ihnen isst in seinem ganzen Leben ein Honigbrot wieder. Du hättest mal sehen sollen, wie die Pferde auskeilten und die Kerls, Mensch, ich sage dir, zum Krempeln war es. Sie flöten sich als wie junge Hunde und ich glaube, hinter jedem Machangel in der Heide sitzt einer und pult sich die Immenangeln aus der Pelle. Was haben wir gelacht?« Der Wolfsbauer nahm die Maske ab. Schon heißt es erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sagte er. Aber bei uns ist es umgekehrt. Holt mal noch ein paar Mann ran und Nägel und Wieden und Barten. Wir wollen hier schnell einen Turm machen, damit, wenn sie wiederkommen, wir sie von oben begrüßen können. Denn das mit den Immen, das ist auf Dauer denn doch zu teuer. Und was sollen die Kinder sagen, wenn wir so mit dem Honig aasen? Die Schweden kamen aber nicht wieder, weder diese noch andere. Was kein Mensch für möglich gehalten hatte, das schien wahr werden zu wollen. Es sprach sich bis in die Heide hinein, dass es nun bestimmt, aber auch ganz bestimmt Frieden werden sollte. Man merkte es an allerlei Vorzeichen. Die Störche brüteten wieder auf den Dächern und nicht mehr in den Wäldern. Die Winterkrähen gingen früher weg als vordem. Der Mäusefraß hörte auf. Man fand keine Sternschnuppen mehr. Die feurigen Männer am Himmel kamen nicht wieder. Die Pest- und Sterbevögel waren wie weggeblasen. Die marode Brüder und Parteigänger zogen immer noch im Lande um, aber ihre guten Zeiten waren vorbei. Wo sie sich blicken ließen, lief das Volk zusammen und schlug sie tot, und die Tatern und was sonst ohne Haus und Herd war desgleichen. Die Bauern kamen langsam aus den Büschen herausgekrochen und hingen die Kesselhaken wieder über die Herde, wenn die Häuser noch da waren, oder bauten sich neue, so gut es ging. Hier und da wurde auch wieder gepflügt und gesät, und die Toten kamen unter die Erde, wie es sich gehörte, und wurden nicht in einem alten Sack beigerodet. Aber so ganz traute man dem Frieden doch nicht. Es war ja auch gar nicht zu denken. Frieden? Arbeiten und essen und schlafen ohne Angst und Bange? Keinen Feuerschein mehr am Himmel sehen? Kein Ach- und Wehgeschrei mehr zu hören? Wieder lachen und singen dürfen und spielen und tanzen? Und sich darüber freuen, wenn ein Kind geboren wird? Wer das glaubt, der ist unklug. Dem hat der Krieg den Verstand verrückt. Für den ist es Zeit, dass man für ihn aufpasst. Denn es geht ja doch bald alles wieder los. Das kennt man ja. Nach dem Lübecker Frieden anno 1629 wurde es bloß noch schlimmer. Und das waren nun schon 16 Jahre her. Nein, 17. Und vor 4 Jahren hatte der Herzog da nicht seinen Frieden mit dem Kaiser gemacht? Und was hat es geholfen? Gar nichts. Es wurde bloß noch einmal so doll. Aber zuletzt mussten sie es doch glauben. Es war wirklich anders geworden in der Welt. Not und Elend gab es ja überall noch genug, aber das Morden und Martern war doch nicht mehr so im Gange. Es blühten auch viel mehr Blumen. Vögel sangen schöner denn je und die Luft war so ganz anders, gar nicht mehr so, als wenn es immer nach Rauch und Blut roch. Es musste also doch wohl stimmen, was der Prediger in der Kapelle vortrug, dass es dem Kaiser und den Fürsten ernst damit war. Sonst würde der alte Drewes nicht den Kopf wieder so hoch halten. Das will ich noch beleben, aber dann ist es Zeit für mich, sagte er. Er erlebte es noch. Es war Anfang November, da kam Fieken Ludolf angejagt, schrie wie ein Ungetüm, sprang vom Pferde wie ein Junge, drehte die Wolfsbäuerin herum, dass man ihre halben Beine sah, lachte wie unklug und rief: »Ihr glaubt wohl, ich bin besoffen? Keine Spur. Ich bin so nüchtern wie ein ungebörntes Kalb, aber es ist Friede, Friede für immer, gewiss und wahrhaftig, und wenn ihr es mir nicht glauben wollt, hier lest, oder der Prediger soll es vorlesen. Das habe ich von einem Manne gekauft, der mehr solche Blätter aus Celle mitgebracht hat. Unserem Herzog ein Siegel darunter. Da, euer Ehren!« Er fiel auf die Bank und jappte, und mit einem Male fiel ihm das Wasser aus den Augen. Da sprang er aber gleich wieder auf, denn der Wolfsbauer kam angelaufen. Er war im Grasgarten gewesen und hatte das Schreien und Weinen und Lachen gehört. Und nun stand er da und beberte an allen Gliedern und sah wie eine frisch gekalkte Wand im Gesichte aus. »Was ist los?« stotterte er. Der Prediger hob die Hand. »Ich werde vorlesen.« Alle falteten die Hände, bloß der Burvogt nicht. Er hatte keine Kraft dazu. Er stand an der Hauswand, sah ganz elend aus, hatte den Mund offen und ganz unglückliche Augen und holte so tief Luft, als wenn er ersticken müsste. Der Prediger hatte zu Ende gelesen. Alles lachte und weinte wie verrückt durcheinander. Mit einem Male drehten sich alle um. »Was war denn das?« Der Wolfsbauer hatte ganz schrecklich aufgeschrien und jetzt stand er mit dem Kopf gegen die große Tür, hatte die Hände vor dem Gesicht und weinte wie ein Kind. Dann drehte er sich um, ging wie ein todkranker Mann auf seine Frau los, nahm sie in den Arm und sagte: »Mutter, bring mich zu Bett, ich bin ja so müde.« Die Frau fasste ihn unter dem Arm, wischte ihm die Tränen ab und sagte: »Ja, ja, ich bringe dich zu Bett, mein Junge, du sollst nun auch schön schlafen.« Da lachte keiner von den Leuten mehr, es wurde ganz still, nur dass auf der Wiese die Kinder das neue Lied sangen, das sie in der Schule gelernt hatten. »Herzlich tut mich erfreuen die schöne Sommerzeit, all mein Geblüt erneuen, der Mai in Wollust weit. Die Lerch tut mich erschwingen mit ihrem hellen Schall, lieblich die Vöglein singen, dazu die Nachtigall.«